Francisco de Goya hat sich auf einer Radierung im Schlaf dargestellt, umgeben von fantastischen Kreaturen und dem Bild den Titel »Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer« gegeben. Ich war immer der Meinung, dass ein solcher Schlaf und solche Ungeheuer notwendige Bestandteile der geistigen Gesundheit darstellen. Man schlage den Anfang von Shirley Jacksons Spuk in Hill House nach, da wird das gut ausgedrückt. Horrorgeschichten werden besonders von Leuten geschätzt, die mitfühlend und empathisch sind. Ein Paradox, wohl wahr. Ich glaube, für das Leid auf der Welt sind meist die Fantasielosen unter uns verantwortlich, jene, die unfähig sind, die dunkle Seite der Imagination zu begreifen. In meinen Geschichten über das Übernatürliche und Paranormale habe ich mir besonders große Mühe gegeben, die reale Welt so zu zeigen, wie sie ist, und die Wahrheit über das Amerika zu erzählen, das ich kenne und liebe. Manche solcher Wahrheiten sind hässlich, aber wie es in einem Gedicht heißt, werden Narben zu Schönheitsflecken, wo Liebe ist. Die meisten Geschichten in diesem Buch sind ziemlich neu. Und die längsten darunter bislang gänzlich unveröffentlicht. Ich will mich nicht damit befassen, wie der Großteil entstanden ist. Das würde nur zu einer ermüdenden Beschreibung der Orte führen, wo ich mich aufhielt, als die jeweilige Idee in mir aufgetaucht ist, falls ich mich überhaupt daran erinnern könnte. Erwähnenswert ist da allerdings noch der Antwortmann. Mein Neffe John Leonard hat in meinem alten Kram gebuddelt, der oft unvollendet und schon lange vergessen war. Von einem bestimmten sechsseitigen Fragment hat er eine Fotokopie gemacht und eine Notiz mit der Bemerkung angeheftet, das sei zu gut, es nicht zu vollenden. Nachdem ich die sechs Seiten noch einmal durchgelesen hatte, musste ich ihm recht geben. Sie wurden geschrieben, als ich 30 war, und vollendet habe ich die Geschichte jetzt, mit 75. Während ich daran arbeitete, hatte ich das ausgesprochen merkwürdige Gefühl, in eine Zeitschlucht hineinzurufen und auf das Echo zu lauschen. Ergibt das irgendeinen Sinn? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich mich so gefühlt habe. Man hat mich als produktiv bezeichnet, was treue Leser meines Werks für gut und dessen Kritiker manchmal für schlecht halten. Ich habe die Produktivität weder beabsichtigt noch nicht beabsichtigt. Ich habe getan, was mir aufgetragen wurde, und meistens war mir das eine Freude. Der einzige Nachteil, man könnte es den Wermutstropfen nennen oder den fatalen Fehler, wenn man hochtrabend sein will, besteht darin, dass die Ausführung nie, nicht ein einziges Mal, so großartig wurde wie der ursprüngliche Entwurf. Die einzigen beiden Male, wo es mir annähernd gelungen ist, alles zu erreichen, waren zwei Gefängnisgeschichten, The Green Mile und Die Verurteilten, beziehungsweise Pin-Up. Alles andere blieb hinter dem zurück, was ich wollte. Selbst lange Romane wie S, The Stand und Die Arena habe ich mit dem Gefühl abgeschlossen, dass ein besserer Schriftsteller etwas Besseres hätte leisten können. Dennoch bin ich in gewissem Maße stolz auf das, was ich geschrieben habe, und ich bin stolz auf meine kurze Prosa, wahrscheinlich weil sie mir immer schwer gefallen ist. Euch, liebe Hörer, danke ich herzlich dafür, dass ihr mir erlaubt, in eurer Fantasie und euren Nervenenden zu hausen. Ihr wollt es dunkler? Gut, so geht's mir auch. Und das macht mich zu eurem Seelenverwandten. P.S. Der Anfang von Spuk in Hill House lautet, kein Lebewesen kann lange unter den Bedingungen der ausschließlichen Realität existieren. Selbst Lerchen und Heuschrecken wird von manchen nachgesagt, sie würden träumen. PPS, der Song von Leonard Cohen, von dem ich den Titel für dieses Buch abgeleitet habe, lautet »You want it darker«. Sorry für die kleine Änderung. 23. April 2023.